Verehrte Hörer, heute Krimi. In einer Aufnahme vom Saarländischen Rundfunk bringen wir ein Kriminalhörspiel von Jean Marsu, ein seltsamer Arzt. Widerlich ist das. Was wollen die bloß? Wer kann denn das jetzt sein? Mach jetzt auf, oder? Ihr Haus ist ja eine Festung, Dr. Dunant. Was wünschen Sie, Mademoiselle? Bitte verriegeln Sie die Tür erst wieder. Danke. Könnten wir jetzt ins Sprechzimmer gehen? Bitte, aber ich möchte gern wissen, Einen Augenblick noch, bitte. Aber. Sie lauschen an der Tür, Madame? Ich habe nicht gelauscht. Bin gerade vorbeigekommen. Dann gehen Sie weiter oder besser dahin, woher Sie gekommen sind. Mit welchem Recht geben Sie mir Befehle? Den Konsultationen eines Arztes darf man nicht nachspionieren. Das ist Verletzung des Berufsgeheimnisses. Darauf steht Geldstrafe oder Gefängnis. Sie sind gewarnt, Madame Therese. Sie kennen mich? Wer sind Sie? Das ist doch ganz unwichtig. Gehen Sie in die Küche zurück zu Ihrer Arbeit. Ich kann allzu neugierige Menschen nicht leiden. Verschwinden Sie schon. Ja. Was soll das bedeuten? Wer sind Sie? Einen Moment noch, ich will nur das Wartezimmer schließen. Zum letzten Mal, wer sind Sie, Mademoiselle? Empfangen Sie niemals Patienten außerhalb Ihrer Sprechstunden? Sie sind nicht von hier aus dem Dorf. Nein, Gott sei Dank nicht. Bis vor einer Stunde habe ich es nicht einmal gekannt, dieses Nest. Was wollen Sie bei mir? Sie sind doch Arzt. Ich will mich behandeln lassen. Das ist nicht wahr. Man kann nicht behaupten, dass Sie Ihre Patienten sehr freundlich empfangen. Moment, bitte noch. Aha, Ihre Therese ist vorsichtig geworden. Wir wollen uns aber trotzdem nicht weniger in Acht nehmen. Mademoiselle, ich frage Sie zum allerletzten Mal, was wollen Sie hier bei mir um 8 Uhr abends? Doktor, ich leide an Nervenschmerzen in der linken Schulter. Das möchte ich bezweifeln. Sagen Sie mir sofort, was Sie wirklich wollen, oder ich setze Sie vor die Tür. Oh, tun Sie das lieber nicht, Doktor. Erinnern Sie sich, Matthias Lefebvre, Irene Dietrich, der kleine Marschall? Ich habe sie nicht getötet. Sie haben sie vielleicht nicht getötet, aber sie sind tot. Und wie sind sie gestorben? Wer schickt sie, die Polizei? Nein, die Liebe. Ich werde wahnsinnig. Was wollen Sie? Oh, lassen Sie meinen Arm los und geben Sie Acht auf meine Nervenentzündung. Wenn Sie sie schon nicht behandeln wollen, so verschlimmern Sie sie wenigstens nicht. Verdammt nochmal, wer sind Sie denn nur? Ein bisschen Geduld, Doktor. Haben Sie es nicht eiliger als Ihre Kranken? Die müssen ja auch geduldig warten. Wie viel Uhr ist es jetzt? 8:12 Uhr. Oh mein Gott, jetzt geht das wieder los. Oh, 3 Minuten zu früh. Naja, vielleicht geht meine Uhr auch nach. Nehmen Sie nur ab, Doktor. Das Telefongespräch wird Ihnen meine Anwesenheit erklären. Hier ist Dr. Dinant. Ach, du bist es, Liebling. Wie bitte? Ja, es ist eine Patientin hier. Ach, du hast sie geschickt. Ich wundere mich nur, Liebling. Ja, gut. Einverstanden, weil du es willst. Gute Nacht. Meine Verlobte schickt sie her. Ich hatte es Ihnen doch gleich gesagt. Die Liebe schickt mich. Ich soll alles tun, was Sie verlangen. Wer sind Sie denn nun eigentlich? Doktor, antworten Sie mir bitte jetzt wie Ihrem Anwalt. Das wird Ihnen helfen, dem Untersuchungsrichter zu antworten. Dem Untersuchungsrichter? Na, hören Sie mal. Selbst für einen Arzt bringen Sie ein bisschen zu viele Leute um. Mademoiselle! Jan, Privatdetektivin von der Agentur Gregory. Von der Agentur Gregory? Aber was zum Teufel schert sich die Agentur Gregory um meine Angelegenheiten? Sie will einen Verbrecher überführen. Sie selbst oder einen anderen. Die Polizei ist schon alarmiert. Und begreifen Sie doch die Situation. 3 verdächtige Tote, ein ganzes Dorf in Aufruhr. Aber ich habe doch niemanden umgebracht. Dr. Dunant, ich will weiter nichts als Sie von dem Verdacht befreien. Ich habe niemanden getötet. Weder den kleinen Marschall noch Matthias Lefebvre noch Irene Dietrich. Das Ganze ist eine abscheuliche Machenschaft. Oder ein entsetzlicher Zufall. Ich will Ihnen ja gern glauben. Sonst wäre ich übrigens gar nicht hier. Ihre Verlobte hat mich zu Hilfe gerufen. Es ist klar. 3 Menschen sind nach ihrer Behandlung unter merkwürdigen Umständen gestorben. 3 Tote. Die gleichen Symptome, der gleiche Todeskampf, kurz aber schmerzhaft. Die Kriminalpolizei ist alarmiert. Man spricht von Vergiftungen. Sehen Sie sich mein Mikroskop an und meine Reagenzgläser. Ich habe meine Medikamente analysiert. Sie sind völlig einwandfrei. 2 Apotheker haben Sie auch untersucht. Ich behandle jetzt die Dorfbewohner 1 Jahr lang und bis auf die letzten Wochen mit Erfolg. Beruhigen Sie sich doch. Das Polizeilabor hat sogar Ihre Rezepte geprüft. Und? Wenn man irgendetwas gefunden hätte, wäre schon ein Inspektor bei Ihnen erschienen. Wer kann denn um diese Zeit bei Ihnen läuten? Erwarten Sie jetzt noch einen Patienten? Vielleicht einen Inspektor. Schon, das wäre bedauerlich. Einen Moment. Therese, bleiben Sie in Ihrer Küche. Der Doktor macht selber auf. Machen Sie auf, Doktor. Aber fertigen Sie den Besucher möglichst leise im Hausflur ab. Schicken Sie ihn fort. Ja, bitte. Ja, natürlich. Augenblick. Nun, Doktor? Es war Mutter Barnabé. Ihr Mann ist vom Heuboden gefallen. Ich muss sofort zu ihm. Ach, und Mutter Barnabé wagt es, Sie zu rufen? Trotz allem, was in der letzten Zeit passiert ist? Ich bin der einzige Arzt im Dorf. Doktor? In gar keinem Fall eine Spritze oder Tabletten geben. Gar nichts. Mein Gott, und wenn er sehr schwer verletzt ist und etwas braucht? Folgen Sie meinem Rat. Er ist gut. Mehr als das. Er ist lebenswichtig. Mademoiselle, ich tue, was der Zustand des Kranken erfordert. Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie meinem Rat folgen. Warten Sie, bis ich wiederkomme? Natürlich. Gehen Sie und seien Sie vorsichtig. Mademoiselle? Sie wollen nicht sprechen, Therese? Kommen Sie herein. Zum Plaudern haben wir es hier im Büro des Doktors gemütlicher. Also, Sie sind die gute Freundin vom Doktor. Wie? Ja, in der Tat, ich bin seine Verlobte. Haben Sie das sofort erraten? Mein Kompliment. Gute Witterung. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein. Mit all Ihrer Schöntuerei haben Sie den Mann richtig umgarnt. Schämen Sie sich nicht? Ich sollte mich schämen? Warum, Therese? Und Louise? Hat er Ihnen nie von ihr erzählt? Louise? Nein, nie. Sie haben ihr ihren Liebhaber gestohlen. Das ist gemein. Das schreit nach Rache zum Himmel. Wenn ich Louise den Liebhaber gestohlen habe, dann ganz gegen meinen Willen. Ich wusste noch nicht einmal etwas von ihrer Existenz. 10 Jahre kennen Sie sich schon. 10 Jahre, verstehen Sie mich? Erzählen Sie mir nur nicht, dass Sie nicht im Bilde waren. Wenn der Doktor Ihnen nichts gesagt hat, wir haben Sie gewarnt. Sie haben mich? Ja, ich und das ganze Dorf. Sogar mit eingeschriebenem Brief. Ja, ein anonymer Brief. Sie haben ihn geschrieben? Ja. Und da stand die Wahrheit drin? Das will ich meinen. Würden Sie sich trauen, Ihre Anklage zu wiederholen? Dass der Doktor und die kleine Louise? Allerdings. Hat er ihr die Heirat versprochen? So gut wie. Wie alt ist diese Louise? 24 Jahre. 10 Jahre kennen Sie sich schon. Louise war die erste Patientin des Doktors. Damals war er noch Medizinstudent. Und er hat sie geheilt. Verstehen Sie das? Beruhigen Sie sich, Therese. Setzen Sie sich doch bitte. Was ist das? Was bedeutet das Glöckchen? Der Sakristan geht dem Pfarrer mit dem Allerheiligsten voraus. Die Sterbesakramente? Für wen? Na, für den, zu dem der Doktor vorhin gegangen ist, um ihn zu behandeln. Vater Barnaby. Steht es denn so schlimm mit ihm? So rasch werden die Sterbesakramente ausgeteilt? Das ist so Brauch in unserem Dorf. Die Leute sind robust. Sie rufen den Arzt nur, wenn es absolut notwendig ist, und den Pfarrer rufen sie gleichzeitig. Aber so eine Vorsorge wird die Heilung nicht gerade begünstigen. Man bringt einen Kranken schnell unter die Erde, wenn man ihm gleich von seinem Tod erzählt. Das sind so Gefühle von Stadtmädchen. Wenn Sie schon aus der Stadt sind, warum bleiben Sie nicht dort? Und überlassen den Doktor seiner kleinen Louise, verstehe. Ich glaube, ich mache ihr einmal einen Besuch. Wem? Louise? Gewiss. Sie wird Ihnen ins Gesicht springen. Wirklich? Hey, Sie! Spotten Sie nicht. Eine verlassene Geliebte ist zum Schlimmsten fähig. Interessant. Dem muss ich nochmal nachgehen. Louise. Na, Doktor, ist es ernst? Ziemlich. Ein übler Sturz. Es wäre am besten, ihn ins Krankenhaus zu bringen, wenigstens sobald er transportfähig ist. Inzwischen muss ich sehen, was ich machen lässt. Doktor, ich muss mit Ihnen reden. Ja, bitte. Was gibt's denn? Wie es scheint, verführen Sie die Dorfbewohnerinnen. Was? Ach, das haben Sie von meiner Haushälterin. Haben Sie der kleinen Louise die Ehe versprochen? Ich? Na, hören Sie mal. Haben Sie sie verführt? Ja oder nein? Aber nein, Mademoiselle, ich bin doch kein... Liebt diese Kleine sie? Oh Gott, alle jungen Mädchen verlieben sich in einen unverheirateten Doktor. Das fördert die Heilung. Oder den Mord. Lächerlich. Und nicht so sehr. Hören Sie mal zu, Doktor. Ich habe keine Zeit, ich werde bei Vater Barnabé erwartet. Ach, der hat sich den besten Augenblick ausgesucht, um von seinem Heuboden zu purzeln. Entschuldigen Sie, Doktor, wenn ich unangenehme Erinnerungen wachrufen muss. Aber als Ihre drei Kranken starben, hat Sie das nicht überrascht? Doch. Nur Matthias und Irene waren wirklich schon sehr krank. Sah Ihr Todeskampf so aus, wie Sie ihn vorhergesehen hatten? Nein. Wie würden Sie die Agonie medizinisch analysieren? Ich weiß nicht, ich habe so etwas noch nie gesehen. Und auf der Universität hat man darüber nie gesprochen. Haben Sie keine Autopsie verlangt? Hier auf dem Dorf? Man hätte mich mit einem Mistgabel erschlagen. Sie kennen die Bauern nicht, Mademoiselle. Sie offensichtlich auch nicht, Doktor. Ach, übrigens, sind Sie der Einzige, der einen Schlüssel zu diesem Apothekenschrank hier hat? Natürlich. Und der hat ein gutes Schloss. Fehlt nichts daraus? Es fehlt nicht das Geringste. Wer sollte auch etwas stehlen? Für einen Arzt sind Sie gefährlich naiv. Ja, wissen Sie denn nicht, dass man sich zu jedem Schloss einen Schlüssel beschaffen kann? Nicht zu diesem. Sagen Sie mal, was für einen Beruf hat Louises Vater? Sie ist weise. Kein Bruder, kein Cousin? Niemand. Suchen Sie anderswo, Mademoiselle. Die Spur führt zu nichts. Und jetzt lassen Sie mich die Medikamente mitnehmen, die ich vielleicht brauche. Sie wollen den Vater Barnabé etwas eingeben? Das ist doch Wahnsinn unter diesen Umständen. Also das müssen Sie bitte schon mir überlassen. Ich frage mich, Doktor, ob Sie sich eigentlich der Gefahr bewusst sind, in der Sie sich befinden. Mademoiselle, ich bin Arzt. Meine erste Pflicht ist, die Kranken zu heilen oder doch wenigstens ihre Schmerzen zu lindern. Wenn Sie sich mal die Knochen brechen, wollen wir uns widersprechen. Das Sterbeglöckchen. Der Pfarrer kommt schon zurück. Toller Wetter. Sie wissen aber über unsere Gebräuche Bescheid. Kompliment, Madame. Doktor, wie verstehen Sie sich eigentlich mit dem Pfarrer? Du liebe Zeit, Sie werden doch den armen Mann nicht verdächtigen. Und was ist mit Therese? Sie hat schon bei meinen Eltern gedient und hat mich großgezogen. Und sie dient mir noch. Allerdings mit schlechter Laune. Besonders seit sie Wind von meiner Heiratsabsicht bekommen hat. Kann man nichts machen. Sie muss sich damit abfinden. Sonst noch Fragen, Herr Inspektor? Oh, ich möchte Ihnen noch viele stellen, aber da Sie es so eilig haben. Nebenbei, sind Sie sehr freidenkerisch eingestellt? Nein, Mademoiselle, und wenn ich es wäre, würde ich nicht hingehen und es auf dem Marktplatz verkünden. Guten Abend. So, und jetzt wollen wir mal die Örtlichkeit näher besichtigen. Aha, ein Terminkalender. Nein, nichts Wichtiges. Verschlossene Schubladen. So, und wie ist es denn mit dem Apothekenschrank? Na, ein ganz simples Schloss für seine Gifte. Mein Schlüsselbund? Nein, der nicht. Vielleicht Nummer 3. Langsam, langsam, Diane. Na bitte. Das habe ich befürchtet. Der Doktor wird Augen machen. Zwei Flaschen in meiner Handtasche. So, wieder zumachen. Und jetzt? Hallo? Geben Sie mir bitte Menerie 122. Danke. Hallo? Menerie 122? Die Verlobte von Dr. Dunin. Ich rufe vom Sprechzimmer aus an. Im Augenblick bin ich allein. Ich möchte eine kleine Auskunft über die alte Haushälterin hier. Ja, Therese. Niemals begegnet? Nein? Gut. Sie ist ziemlich unangenehm. Über diese Luise können sich alle beruhigen. Das ist eine Machenschaft von Therese. Ich lege wieder auf, weil ich mich in Acht nehmen muss. Falls es notwendig wird, rufe ich wieder an. Guten Abend. Sowas. Wo hatten Sie sich denn versteckt? Unwichtig. Wer sind Sie? Ich? Ich bin die Machenschaft von Therese. Luise? Die kleine Luise? Ja, die kleine Luise. Was wünschen Sie, Mademoiselle? Also, Sie sind die Verlobte des Doktors. Ich? Hallo, Menerie 122? Die Verlobte des Doktors. Ich rufe in seinem Sprechzimmer aus an. Ich bin im Augenblick allein. Mit wem haben Sie telefoniert? Mit Ihrer Mutter, nicht wahr? Wenn Sie es so genau wissen, warum fragen Sie mich? Sie haben Glück. Meine Mutter und einen Verlobten. Ich bin weise. Und der mein Verlobter hätte sein können. Warum haben Sie ihn mir gestohlen? Mademoiselle, bis zur Ankunft dieses anonymen Briefes habe ich von nichts gewusst, das schwöre ich Ihnen. Ein anonymer Brief? Ich schreibe keine anonymen Briefe. Was ich zu sagen habe, sage ich den Leuten laut ins Gesicht. Sie wussten nichts von dem anonymen Brief, den Madame Therese abgeschickt hat? Therese hat einen Brief geschrieben? Einen Brief, in dem stand, dass der Doktor und ich... Ja, dass sie verlobt seien und dass er ihnen die Ehe versprochen habe. Das hat Therese ihnen geschrieben? Ja. Das dumme Weib. Ich hatte sie schwören lassen, nichts zu schreiben. Eine Schande ist das. Hat Ihnen der Doktor wirklich die Ehe versprochen? Wenn Sie wüssten, was der mir alles versprochen hat. Schöne Kleider, ein Wagen, ein Dienstmädchen, ein großes Haus, Freunde, Reisen, alles. Alles hat er mir versprochen, Mademoiselle. Und die Ehe auch? Mehr als die Ehe. Die Vereinigung unserer Seelen. Er war noch ganz jung und ich noch ein Kind. Er brachte mir eine Puppe, Bonbons, Blumen. Eines Tages im Frühling hat er eine Blumenkrone geflochten. Und in dem Jahr, als er sein Diplom erhielt, habe ich ihm dafür das ganze Haus mit Blumen gefüllt. Überall standen welche. Er nannte mich kleine Königin. Ich ging und kam in dieses Haus wie in mein eigenes. Bis zu dem Tag, an dem Sie in sein Leben traten. Die Fremde ist gekommen, steht geschrieben, und sie hat alles zerbrochen. Die Fremde sind Sie. Sie haben unser gemeinsames Leben zerbrochen. Sie haben die Liebe zerrissen, die uns vereinte. Sie und Ihr Geld! Verklagen Sie mich nicht zu schnell, Mademoiselle. Der Doktor ist ehrgeizig und nicht reich. Er träumt davon, sich ganz groß einzurichten. Und da hat er Sie gefunden. Sie und Ihr Geld. Oder vielleicht auch nur Ihr Geld, ohne sonst etwas. Der Mann, der mich vergessen hat, der wird auch über seine große medizinische Einrichtung sehr bald seine Frau vergessen. Ich beklage Sie aufrichtig. Sie werden sehr bald sehr unglücklich sein. Glauben Sie? Warum sollte sie denn gewählt haben, wenn ich wegen ihrer Mitgift? Natürlich. Sie haben auch die Umgangsformen einer Dame aus der Stadt. Aber die wird ein Mann sehr schnell leid. Besonders ein Mann, der sein ganzes Leben auf dem Dorf zugebracht hat. Eines Tages wird er sie verabscheuen. Er wird sie verabscheuen, Mademoiselle! Alles in allem also raten Sie mir, mit ihm zu brechen. Das wäre klug von Ihnen, wenn Sie bedenken, was ihn alles erwartet. Was erwartet ihn denn? Gericht und Gefängnis. Mademoiselle Louise, ich dachte, Sie lieben den Doktor. Ich liebe ihn ewig. Und Sie wünschen ihm Unglück? Ich wünsche es ihm nicht. Er hat dieses Unglück ja selbst gewollt und selbst gesucht. Ach, er hätte es so leicht vermeiden können. Wenn er einverstanden gewesen wäre, Sie zu heiraten, nicht? Nein. Wenn er nicht daran gedacht hätte, Sie heiraten zu wollen. Oh, das ist der Doktor. Schnell, gehen Sie durch das Wartezimmer hinaus. Warum? Ich bin doch keine Diebin. Ich will ihn noch ein letztes Mal sehen. Du bist hier, Louise? Wer hat dich gerufen? Niemand. Also geh nach Haus, Louise. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Natürlich. Die andere ist ja da. Da zähle ich nicht mehr. Geh, Kleine. Es ist besser. Oh, Sie werden mich nicht verjagen. Es ist nicht nötig. Ich gehe schon von allein. Aber eines Tages, Doktor, werden Sie sich wieder an Louise erinnern. Eines Tages. Wenn alle Welt Ihnen den Rücken dreht, erinnern Sie sich an das Haus, wo ich wohne. An das Haus, wo ich Sie erwarte. Dann werden wir vereint sein. Vereint im Unglück. Vereint im Unglück. Sie weiß noch nicht, wie recht sie hat. Ich bin am Ende. Vater Barnaby? Ist tot, Mademoiselle. Er lag bereits im Todeskampf, als ich kam. Wie die anderen. Ganz genau so wie die anderen. Haben Sie bei Ihrem ersten Besuch Vater Barnaby nur untersucht, nicht behandelt? Keine Injektion? Nein, Sie hatten mir doch gesagt... Ja, ja. Und jetzt bei Ihrem zweiten Besuch? Da war nichts mehr zu machen. Dann hat sich der Mörder selbst verraten. Was sagen Sie? Schade um den armen Vater Barnaby. Doktor, in Notfällen kommen Sie und der Pfarrer gewöhnlich gleichzeitig. Also setzen wir den mal außer Verdacht. Aber was ist mit dem Sakristan? Der ist nicht ganz zurechnungsfähig, ein armer Kerl. Kennt Ihre Therese diesen Unzurechnungsfähigen? Er ist Ihr Neffe. Ihr Neffe? Wahrhaftig, Doktor, Sie hätten besser Kühe gehütet. Wie bitte? Sie behalten eine Haushälterin, die Sie hasst. Sie vertrauen Ihrem Neffen im Sakristan. Und Sie haben noch Mitleid mit einem verrückten Mädchen, das sein Glück nur in Ihrem Unglück finden will. Sie wollen doch wohl nicht, dass ich die Leute verdächtige, die mich großgezogen haben oder mit denen ich aufgewachsen bin. Diese Leute waren mir immer zugetan. Aber heute hassen diese Leute Sie. Sie heiraten eine junge Dame aus der Stadt, noch dazu ist sie vermögend. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn Sie heil aus dieser Falle herauskommen, lassen Sie sich nur niemals mit Ihrer Frau in diesem Nestchen nieder. Sie würde genauso sterben wie die vier anderen. So, und jetzt aber an die Arbeit. Es ist keine Minute zu verlieren. Doktor, machen Sie doch mal bitte Ihren Apothekenschrank auf. Na, warum? Nun, los doch, bitte machen Sie. Ja, bitte. Na? Merken Sie nichts? Was soll ich denn merken? Oh, es fehlen zwei Flaschen. Na also. Aber beruhigen Sie sich, ich will Sie nicht als Souvenir behalten. Wie? Sie? Ja, ich. Und wenn ich Ihren Schrank öffnen konnte, so konnte es ein anderer vor mir auch. Bitte, Doktor, prüfen Sie die Flaschen. Prüfen Sie alles ganz genau. Ja. Es ist alles da. Machen Sie die gefährlichsten Flaschen auf. Vielleicht hat jemand eine von Ihnen ausgeleert und das Gift durch Wasser ersetzt. Also das ist in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Moment mal. Um Himmels Willen, eine Flasche Aconitin ist leer. Gefährlich? Na und wie, eines der stärksten Gifte in der ganzen Pharmakologie. Ist zu fassen. Tja. Also, ich werde mir die alte Hexe vorknöpfen. Nur Ruhe, Dr. Ruhe. Ruhe Sie aber bitte nichts anmerken. Hey! Sie kommt nicht. Sie wird auch nicht mehr kommen. Ich hab's geahnt. Doktor, kann man das Haus verlassen, ohne über den Vorplatz zu gehen? Ja, durch den Garten. Ich will doch mal sehen. Nein, nein! Kommen Sie herein und verschließen Sie die Tür. Mit dem Schlüssel, Doktor. Mit dem Schlüssel! Wir sind in Lebensgefahr. Ich rufe jetzt den Untersuchungsrichter an. Den Untersuchungsrichter? Ja! Es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Ein Haftbefehl gegen mich? Hallo? Bitte den Herrn Untersuchungsrichter. Ja, danke, ich warte. Monsieur Lambert? Monsieur, hier spricht Diane von der Agentur Gregory. Ich bin wie versprochen bei Dr. Dumas. Ob die Sache vorwärts geht? Es steht ziemlich schlecht, inzwischen noch eine Leiche. Aber das wird garantiert die letzte sein. Ich muss Sie bitten, schnellstens selber zu kommen und polizeiliche Verstärkung mitzubringen. Es könnte heute Nacht zu Krawallen kommen. Ja, und bitte lassen Sie die Ausfallstraßen aus dem Dorf überwachen. Ein merkwürdiger Fall. Die Haushälterin und der Sakristan. Danke, Herr Richter. Sie meinen Therese und der Sakristan? Ja, und sogar die kleine Louise hat mitgemischt. Louise wird von Therese protegiert. Wenn sie geheiratet hätten, wäre Therese mehr als jemals hierher in dem Hause geworden. Dagegen mit einer jungen Dame aus der Stadt. Das ertrage ich nicht mehr lange. Rühren Sie sich nicht. Vor allem machen Sie nicht auf. Soll ich mich fertig machen lassen? Und deswegen beruhigen Sie sich. Denken Sie lieber einmal ein bisschen nach. Zum ersten Mal sind Sie heute Abend ausgegangen und haben keine Medikamente mitgenommen. Können Sie sich die Reaktion von Therese vorstellen? Sie hat begriffen, dass der Sakristan eine Dummheit begehen würde. Sie ist gegangen, um ihn zu warnen. Sie kam zu spät. Das Gift wurde verabreicht, noch ehe Sie den Vater Barnaby behandeln konnten. Ich hatte verboten, ihm etwas zu geben. Möglich, Sie hatten es verboten. Aber Sie kennen doch die Traditionen im Dorf besser als ich. Sie schlagen mir noch die Tür ein. Die Tür ist solide. Sie hat das schon mehrmals ausgehalten. Bitte, Doktor, versuchen Sie sich jetzt zu erinnern. Ihre Zukunft hängt von Ihrem Gedächtnis ab. Sie sind also im Zimmer eines Sterbenden. Was sehen Sie? Das Zimmer des Kranken. Da ist das Bett und daneben ein Tischchen. Und wenn man auf den Priester wartet, stellt man ein Kruzifix darauf und zwei brennende Kerzen. Dann ist da noch ein Glas. In dieses Glas stellt man einen frischen Buchsbaumzweig. Mein Gott. Das ist es. Der Sakristan gießt Wasser aus einer kleinen Flasche in das Glas. Das Wasser stammt aus dem großen Weihwasserbecken der Kirche. Dann spricht der Priester die Gebete, dann zieht er sich mit dem Sakristan zurück und jetzt die Tradition des Landes. Man nimmt das Glas, entfernt den Buchsbaumzweig und der Kranke trinkt das Weihwasser. Oder das Gift. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Doktor, bitten wir den Himmel, dass das Glas noch nicht ausgespült wurde. Kommen Sie! Rasch! Rasch! Wir hatten Glück, liebe Zuhörer. Die Mutter Barnabé hatte das Glas noch nicht abgewaschen. Das Gift ließ sich leicht nachweisen. Und so konnten Madame Therese und ihr Neffe, der Sakristan, verhaftet werden. Auf diese Weise rettete das beklagenswerte Fehlen der Hygiene die Ehre und den Beruf eines Arztes. Wir geben Sie es zu. Für einen Mikrobenjäger und einen Bakterienvertilger ist das ziemlich verwirrend. Nach so einem Glück kann er ja eigentlich keine guten Ratschläge für Sauberkeit mehr geben. Oder? Ein seltsamer Arzt war ein Kriminalhörspiel in einer Aufnahme vom Saarländischen Rundfunk. Die Mitwirkenden waren Marianne Lochert, Bodo Primus, Katja Lüders und Agnes Hufmüller. Regie führte Marianne Moser.